Ich hab vorher schon gesehen und jetzt noch viel stärker, ja. Es ist sein Königreich. Er hat's vollbracht. Wir leben da drin, in diesem Königreich. Und ich habe gesehen, wie sich ja seine Herrlichkeit so richtig bei uns gelagert hat. Und es war dann wie ein Sog, ja, wie ein Sog, der uns immer mehr reingezogen hat in diese Herrlichkeit. Und wisst ihr, bei Israel war's so, da war seine Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit war da. Beim Auszug von Ägypten zum Beispiel, keiner wurde krank, keiner war krank, kein Gebrechen war da. In seiner Herrlichkeit gibt es keinen Mangel, in seiner Herrlichkeit gibt es kein, ja, da ist alles, da ist die Fülle, da ist die Fülle. Und Jesus hat gesagt, die gleiche Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Die Herrlichkeit, Gottes Fülle ist in dir. Gottes Fülle ist da. Du wirst immer tiefer reingezogen in diese Fülle. Du wirst immer tiefer reingezogen in das, was Gott für dich möchte, ja. Und ich hatte so den Bibelvers, ja, von der Apostelgeschichte, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Der Heilige Geist ist auf dich gekommen. Jeder, der Jesus angenommen hat, der im Heiligen Geist getauft ist, der hat die Kraft Gottes in sich. Er hat die Kraft Gottes in sich. Was sollte dir noch unmöglich sein? Es gibt nichts mehr. Es gibt nichts mehr. Es gibt nichts mehr. Wisst ihr, ich hatte vorher im Lobpreis das Wort Entschlossenheit. Entschlossenheit. Weißt ihr, der Teufel ist entschlossen. Der Teufel ist entschlossen, Schlechtes hier reinzubringen auf die Welt. Wie viel müssen wir entschlossener sein, das Gute hier reinzubringen? Weißt du, wie viel müssen wir entschlossener sein, hinzustehen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter? Auf unsere Entschlossenheit kommt es an. Wir müssen stehen. Wir müssen stehen. Wenn es wir nicht tut, tut es keiner. Ja, wenn es wir nicht tut, tut es keiner. Und diese Entschlossenheit, ja, die ist gerade hier in diesem Raum. Die ist auch im Livestream. Und ich glaube einfach, dass der Herr mehr Entschlossenheit für seine Söhne und Töchter reinbringen möchte. Dass sie stehen wie ein Fels. Wie ein Fels in dieser Herrlichkeit, dass sie keinen Schritt nach links und keinen Schritt nach rechts tun. Sei entschlossen in deinem Leben. Mach keine Kompromisse mehr mit dem Teufel. Mach keine Kompromisse mehr mit dieser Welt, sondern sei entschlossen. Nimm das Wort Gottes für dich. Nimm das Wort Gottes für dich. Und weißt du, da fließt Kraft. Da fließt Kraft genau jetzt in diesem Augenblick. Ja? Da fließt Kraft. Oh, danke, Herr. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever, amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever, amen. Yours is the kingdom, yours is the power. Ich sehe gerade, wie wirklich Kraft vom Thron fließt, ja, auf jeden Einzelnen hier, ja. Du hast vielleicht in letzter Zeit was anstrengend für dich, ja. Gott hat neue Kraft für dich, ja. Gott hat neue Kraft für dich. Gott ist nicht einer, der zurückhält. Gott ist der austeilt, ja. Gott ist der austeilt. Das Einzige, was du machen musst, ist auf Empfangsstellung zu gehen, ja, und sagen, Herr, mehr Kraft für mich, ja, mehr Kraft für mich. Mehr Kraft, um größere Werke zu tun. Ja, im Wort ist die Verheißung, ihr werdet größere Werke tun als ich. Und die Zeit ist da. Wir sind da, um größere Werke zu tun. Weil der Größere ist, lebt in uns. Es ist Jesus. Er lebt in dir. Und er möchte, dass wir die Apostelgeschichte weiterschreiben. Und jetzt ist die Zeit für dich und für mich, diese Geschichte weiterzuschreiben. Ja, jetzt ist es nicht Lauheit gefragt. Jetzt ist Aufstehen gefragt. Jetzt ist zur Standhaftigkeit gefragt. Es ist eine neue Zeit. Also nimm genau jetzt, wenn du noch irgendwo Probleme hast, Herausforderungen hast in deinem Leben, ja, dann lade ihn jetzt ein und sag, Herr Jesus, komm mit deiner Kraft, komm mit deiner Kraft. Es ist Zeit, dass Durchbrüche da sind. Es ist Zeit, dass wir aufstehen und vorwärts zu gehen. Und jetzt hatte ich den Eindruck, wenn du jetzt deine Herausforderung hattest, ja, wenn die Kraft geflossen ist, dann tu eins. Nimm die Herausforderung und tu sie unter deine Füße, weil da gehört sie hin. Da gehört sie hin. Die Herausforderung ist für dich keine Herausforderung mehr, weil Jesus hat alles vollbracht am Kreuz. Er ist der Sieger und du bist mit ihm der Sieger. Ja, alles ist unter Jesus' Füßen, alles. Und damit ist es unter unseren Füßen. Also nimm diese Herausforderung und tritt einmal drauf und sag, es ist vorbei, es ist vollbracht, weil Jesus hat es vollbracht. Es ist vollbracht, der Durchbruch ist da, er ist jetzt da. Oh, danke, Herr, er ist jetzt da. Dann hatte ich gerade eben noch so ein Bild. Es wird ja langsam Frühling, ne? Und wenn langsam die Sonne so kommt, dann gehen die ganzen Sachen, gehen auf die Pflanzen, schlüpfen heraus, ja? Es wird wieder grün, es wird wieder farbig, es kommt Leben in die Natur. Und ich hatte dieses Bild gerade jetzt für uns, ja? Ich hatte das Bild für uns, die Kraft, diese Auferstehungskraft, ja? Ja, die ist in uns, es ist der Heilige Geist, ja, und diese Auferstehungskraft ist da, und ich habe gesehen, wie Totes wieder zum Leben wird, wie deine Atma, wie deine Familie zum Leben kommt, ja, noch mehr wächst, ja, wie es bunt wird in deinem Leben, in deiner Arbeitsstelle, wo auch immer du Leben brauchst, da ist Leben, die Auferstehungskraft ist da, und sie wird gerade jetzt in dir, und da ist Leben, Tod aus deinem Leben muss weichen, Mangel aus deinem Leben muss weichen, ja. Da kommt eine neue Kraft. Da ist eine neue Kraft, eine Aktivierung dieser Kraft. Das hatte ich gerade so, wie Gott einfach scheint, ja. Wie er sagt, hey, da ist Zurüstung. Ich habe einfach gesehen, wie es hell aufgescheint hat und wie die Pflanzen zu wachsen begangen haben, wie die Bäume zu wachsen gegangen haben, wie Frucht daraus entsteht, ja. Du bist nicht einfach für dich da, ist ja schön, dass es dir gut geht, ja, aber du trägst Frucht. Du bist derjenige, wo auch weitergibt, ja, wo Leute zu dir hinkommen, wo Birnen pflücken, wo Äpfel pflücken, ja, wo du Sachen weitergibst, wo du Worte weitergibst, wo du die Liebe weitergibst. Da ist Frucht in dir, da ist Großes in dir und das muss jetzt raus und es kommt jetzt raus und das sage ich jetzt in Jesu Namen kommt, was du reingelegt hast, in jeden Einzelnen von uns, kommt jetzt raus in Jesu Namen, kommt zum Vorschein in Jesu Namen, noch mehr in Jesu Namen. Alles wird lebendig, alles wird lebendig, alles wird lebendig in dir. Alles wird lebendig, alles wird lebendig, alles wird lebendig in dir. Alles wird lebendig, alles wird lebendig, alles wird lebendig in dir. Und ich hab gerade einfach auch nochmal so gesehen in jedem einzelnen Körper von uns, diese Auferstehungskraft, wie sie immer sich weiter ausbreitet, ja, von Zelle zu Zelle, von Organ zu Organ, ja, den ganzen Körper einfach einnimmt, ja, die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten hat auferweckt, lebt in uns und was lebt in uns, um unseren Körper gesund zu halten, frisch zu machen, neue Junge, also auch Verjüngung reinzubringen. Halleluja. Und diese Auferstehungskraft wirkt gerade in dir. Ja, ich habe euch uns alle so gesehen im Geist, wie es in uns leuchtet, wie es immer mehr leuchtet und mehr leuchtet. Ja, und ich habe gesehen, wie Gelenkschmerzen einfach gehen. Ja, wie Gelenkschmerzen weichen müssen, weil einfach die Auferstehungskraft am Werk ist. Ja, und ich spreche rein in Jesu Namen. Jeder Gelenkschmerz muss jetzt weichen in Jesu Namen. Danke, Herr. Ich habe gesehen, wie Tumore sich auflösen. Sie können dieser Herrlichkeit nicht widerstehen. Ja, sie lösen sich einfach auf, weil Gott einfach kommt mit seiner Herrlichkeit und auch da spreche ich auf. Jeder Krebs verdorrt in Jesu Namen. Er hat nichts in deinem Körper zu suchen. Raus damit in Jesu Namen. Frei, frei, frei, frei in Jesu Namen. Danke, Herr. Ich habe gesehen, wie Augen, ja, Augen, wenn du Augenprobleme hast, wie Augen wieder klar sehen können, ja, wie die Auferstehungskraft in die Augen reinkommt, ja. Klare Sicht wieder, klare Sicht in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Und dann habe ich auch noch gesehen, taube Stellen, ja, wo du taube Stellen in deinem Körper hast. Ich habe gesehen, wie das Leben reingeflossen ist und wie du auf einmal wieder spüren konntest an diesen Stellen. Halleluja, und ich spreche das auch rein. In Jesu Namen, wenn irgendwo taube Stellen sind, in Jesu Namen, da kommt jetzt Leben rein. Ich spreche das göttliche Leben hinein. Deine Auferstehungskraft. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Oh, da ist mehr, wenn ich jetzt irgendwas nicht hatte. Streck dich einfach nochmal aus. Da ist wirklich Heilung. Da ist Heilung in dir. Auch Depressionen, habe ich gesehen, müssen gehen, ja. Depressionen im Namen Jesus. Jede Depression, jede Angst muss weichen. Jetzt in Jesu Namen. Ich spreche Freiheit hinein. Freiheit bei jedem Einzelnen, der hier ist, der zuschaut. In Jesu Namen Freiheit. Freiheit. Oh, Freiheit, da ist habe ich eine Frau gesehen, du gehst immer wieder spazieren, ja, so, ich habe dich gesehen auf so Feldwegen und so weiter oder im Wald, ich weiß nicht, also es war so Feldweg, also es war jetzt nicht eine Straße, sondern gehst immer wieder spazieren und hast da Gebetszeit, ja, du hast da Gebetszeit mit dem Herrn, du gehst immer wieder da raus und hast Gebetszeit mit dem Herrn. Wenn dich das betrifft, dann komm mal kurz nach vorne. Dann hatte ich noch jemanden gesehen, da ist ein Kind, ich weiß nicht, ob es in deiner Familie ist, in deiner Umgebung, und du betest immer wieder für dieses Kind, ja. Also dieses Kind hat eine Einschränkung, es hat eine Krankheit oder ist eingeschränkt körperlich, und du betest immer wieder für dieses Kind. Dann komm auch kurz nach vorne. Und gleichzeitig habe ich noch gesehen am Livestream, du bist auch eine Frau, du sitzt auch gerade auf einem Sofa, das ist rötlich, dieses Sofa, und du weißt nicht so richtig, was ist dein Dienst, oh, kann mich Gott gebrauchen, so wie ich bin und so weiter. Du sitzt da und ja, du bist schon irgendwie angezogen und doch hält dich irgendwas auf. Und ich sag dir jetzt, Gott hat einen riesen Plan für dich, Gott hat eine Berufung für dich. Und ich sag dir einfach, geh den ersten Schritt, geh rein da, tu den ersten Schritt, du bist wunderbar gemacht. Gott kann dich so gebrauchen, wie du gerade bist, lass dich einfach gebrauchen von ihm. Also wenn dich das betrifft, ja, ich setze das jetzt frei in Jesu Namen, ja, da ist noch vom Teufel irgendwas, da hält dich was auf, und ich sag Freiheit jetzt da bei dir, Freiheit und Klarheit jetzt in deinem Leben, ja. Steh einfach auf, geh den ersten Schritt mit Gott, geh da weiter in Jesu Namen. Und wenn dich das betrifft, schreib uns eine E-Mail an wunder@glorylife.de und gib uns ein kleines Feedback. Halleluja. Oh, jetzt sind hier doch ein paar vorgekommen. Wer war das mit dem Gebet? Eine Frau mit Gebet? Okay. Ich hab den Eindruck gehabt für euch, ja. Ich habe den Eindruck gehabt für euch, dass euer Gebet wirklich Durchschlagskraft hat, ja. Und weiß ich nicht, ob es bei euch so ist, aber teilweise seid ihr gegangen, habt gebetet und so weiter und dachtet, passiert da was oder passiert da nichts, ich weiß auch nicht so richtig, ja, aber ich möchte euch einfach sagen, euer Gebet, das bewegt den Arm Gottes, es bewegt den Arm Gottes, geht weiter, ja, und Gott möchte euch heute Morgen noch mehr zurüsten, und ich spreche jetzt über euch aus, in Jesu Namen, ich danke dir für jeden Fürbitter da. Ich danke dir, Herr, dass du sie noch mehr gebrauchst, Herr. Ich danke dir, dass du jedes Gebet erhörst, ja, und dass da wirklich dein Arm bewegt wird, Herr. Ich danke dir, Herr, für eine richtige Zuteilung jetzt, wo sie wirklich weiter reingehen in Jesu Namen jetzt, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du sie ausrüstest und zurüstest jetzt in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Touch sie, touch sie, touch sie, touch sie. Mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Oh, touch sie, Herr. Touch sie, Herr. Mehr, mehr, mehr, mehr. Danke, du auch. Halleluja. Touch, touch, touch, touch, touch, touch. In Jesu Namen. Oh, mehr. Und wer war die Mutter mit dem Kind? Okay, und was hat das Kind? Diabetes? Okay, Halleluja. Und wir danken dir jetzt für dieses Kind. Wir danken dir in Jesu Namen und wir sprechen vollkommene Heilung hinein. Jetzt in Jesu Namen. Vollkommene Heilung. Jetzt in Jesu Namen. Und ich danke dir, Herr, dass du das jetzt berührst, Herr. Ich danke dir, dass es frei ist. Frei von jedem Diabetes. In Jesu Namen. Jetzt. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Du auch noch? Halleluja. Fürs Kind? Okay. Und auch da sprechen wir hinein. Jeder Geist der Angst weicht jetzt von diesem Kind. Jeder Geist der Depression weicht jetzt von diesem Kind. In Jesu Namen. Frei und los. Frei und los. Du musst jetzt gehen. In Jesu Namen. Und ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass das Kind voller Freude jetzt ist. Ich danke dir, dass du es jetzt touchst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Und alle, die ihr auch noch da seid wegen Kind oder irgendwas, nehmt es jetzt einfach. Nehmt es jetzt, nehmt diese Heilung in Anspruch. Da ist dieser Heilungsstrom. Geht im Glauben einfach rein und sagt, danke Herr, für vollständige Wiederherstellung, für vollständige Gesundheit. Jetzt in Jesu Namen. Oh, danke Herr. Oh, danke Herr. Oh, Halleluja. Danke Herr. Lasst uns einfach Jesus noch mal einen Applaus geben. Er ist wunderbar. Er ist genial. Danke Jesus. Halleluja. Du bist groß. Du bist hoch erhoben und wir preisen dich, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Wir ehren dich, Jesus. Du bist unser König und unser Gott. Danke, Herr. Danke, Herr. Und jetzt darfst du auf deinen Platz gehen und du darfst denjenigen, wo du noch triffst, darfst du sagen, Jesus lebt in dir und er ist der Größere. Genau. Und dann bleibt einfach in dieser Haltung und wir dürfen jetzt das Wort hören von unserer Pastorin Irina. Also gebt ihr einfach einen Applaus nochmal. Geht's euch gut? In der Gegenwart, dieser so starken Gegenwart des Herrn. Ich begrüße euch alle. Georg ist in Norwegen, hat gestern, war ganz stark, hat er gepredigt mit Jean-Luc und Catherine Nuanalla, die kennt ihr ja auch alle. Und die hatten einen ganz, ganz starken Tag. Sabrina ist auch mit, die ist jetzt heute Morgen schon wieder zurückgeflogen. Und Georg predigt heute noch in einer auf einer Insel da, in der Nähe von Bergen. Und wir haben schon gebetet, dass der Sturm etwas nachlässt, weil er muss mit dem Schiff dahin fahren. Da kommt man, ja, also Insel, ne? Da kommt man nicht ohne Schiff hin. Aber wir glauben, er wird wohlbehalten wiederkommen. Glaubt ihr das? Halleluja. Ist so stark, ja. Die Herrlichkeit muss nach ganz Europa. Das ist wirklich unser Auftrag. Halleluja. Halleluja. Deutschland, Schweiz, Österreich, Frankreich, Norwegen, überall hin mit der Herrlichkeit. Wir wollen die Wende sehen und wir werden die Wende sehen. Wir sehen sie schon im Geist. Das Wichtigste ist, dass wir sie schon im Geist sehen und dann kommt sie ins Sichtbare. Wir hoffen nicht. Hoffnung ist besser als gar nichts, aber Hoffnung bringt noch nicht die Sachen in Ordnung oder ins Sichtbare. Aber unser Glaube bringt die Sachen ins Sichtbare. Halleluja. Und ich möchte heute sprechen über ein wichtiges Thema und das ist unsere Identität. unsere Identität, unser Wert, den wir vor Gott haben. Weil wir können in dieser Zeit nicht den Unterschied machen und nicht eine Wende bringen. Und er kommt durch die Söhne Gottes, er kommt natürlich durch Gott, er kommt durch jeden Einzelnen von uns. Wenn wir nicht wissen, wer wir sind, wenn wir nicht wissen, was Gott aus uns gemacht hat, dass wir nicht mehr die Alten sind. Weißt du, ja, ich denke, die meisten wissen, wie sie vorher waren, wenn du noch, vielleicht bist du noch nicht errettet hast und noch nicht Jesus angenommen, dann ist heute deine Gelegenheit, ihn aufzunehmen, weil ich sage, es ändert sich alles. Halleluja. Dein ganzes Inneres ändert sich, kommt in Ordnung. Weißt du, es kommt in Ordnung. Wir bekommen Frieden, wenn wir Jesus aufnehmen. Und wir werden zu mächtigen Söhnen Gottes, die wirklich die Wende bringen für unser Land und für unsere Länder. Und das Gute ist, es wichtig ist, ich hatte das auch im Lob, es wichtig ist, ja, auch in dieser Zeit wirklich verbring echt mehr Zeit im Wort als vor dem Fernseher. Das ist wirklich wichtig. Oder im YouTube. Also ich meine mit politischen Sachen oder so. Weil wenn du echt nur noch darauf ausgerichtet bist, auf dieser Ebene, auf dieser menschlichen Ebene, das ist nicht der Sieg. Sondern wir kommen von oben. Wir sind Söhne, die ins Oben versetzt, die in deine himmlische Orte versetzt worden sind, in Christus. Und da kommt der Sieg. Er kommt nicht von hier unten, sondern er kommt von oben. Unsere Gebete sind Gebete von oben. Halleluja. Weil wir Söhne des Höchsten sind. Und Gott möchte wirklich jede Blockade, die vielleicht noch da ist, wirklich wegräumen, uns frei machen von jeder Blockade. Einfach, ja, unseren Stand einzunehmen. Christian hat schon in der Überleitung auch ein bisschen davon gesprochen, unseren Platz einzunehmen, den wir haben in dieser Welt. Halleluja. Als die, die von oben kommen. Und wichtig, ich hatte hier so eine starke Stelle, ich habe mehrere starke Stellen heute auch noch, aber eine starke Stelle steht im 2. Timotheus 1,9. Und da heißt es, der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf und der Gnade, die er uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben hat. Nicht etwa, weil wir das verdient hätten, sondern aus Gnade und freiem Entschluss. Der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf. Es gab einen und gibt einen heiligen Ruf, mit dem du berufen worden bist. Weißt du, es ist nicht nur irgendwas, sondern es ist ein heiliger Ruf, der von Gott ausgegangen ist und der an jeden Menschen ausgeht. Das ist ein Ruf an jeden Menschen. Aber du hast ihn schon angenommen, ihr im Livestream, ihr habt ihn angenommen. Und das ist so entscheidend. Halleluja, dass wir diesen Ruf gehört haben, ja gesagt haben. Herr, du hast mich gerufen, den Unterschied in dieser Welt zu machen. Nicht einfach mit der Masse in den Abgrund zu stürzen, sondern den Unterschied zu machen und die Masse aus dem Abgrund rauszuholen. Halleluja, ist das dein Begehren? Halleluja. Halleluja. Wir holen sie auf. Wir sind begnadigt worden. Ja, wir haben Gnade bekommen von Gott. Gnade. Du bist begnadigt worden. Ja, uns wurde die Schuld vergeben. Und es ist für jeden Menschen dieser Welt da. Ja. Und es gibt einen Ruf, der auf deinem Leben liegt, den nur du erfüllen kannst. Und es ist so wichtig, dass du das weißt. Weißt du, es soll dir keinen Druck machen jetzt um Hilfe und wenn ich das dann nicht erfülle oder so. Nein, nein. Es ist eine Würde. Gott hat dich würdig gemacht und hat einen einzigartigen Ruf auf dein Leben gelegt. Weißt du, das bewirkt, dass wir unser Leben einfach nicht mehr verschwenden mit sinnlosen Sachen, weil wir wissen, boah, mein Leben ist wichtig. Mein Leben ist wichtig. Jeder Tag zählt. Jeder Tag ist kostbar. Mein Leben ist kostbar. Also werde ich es nicht einfach sinnlos, einfach mit Sinnlosigkeiten ausfinden, sondern mein Leben ist kostbar. Ich bin ein Sohn Gottes. Sag mal zu deinem Nachbarn, dein Leben ist kostbar. Ha. Weißt du, in diesem Bereich unserer Identität, das ist einer der Hauptbereiche, in denen uns der Feind angreift. Er ist den ganzen Tag und auch nachts beschäftigt, einfach unseren Wert vor Gott in Frage zu stellen. uns runterzumachen. Und die Fehler, die wir auch machen, und es ist auch nicht schlimm, ja, weil wir haben ja ständig Zugang zum Vater, der uns reinigt. Das Blut Jesu reinigt uns. Aber diese Fehler übergroß darzustellen. Warum macht er das alles? Warum stellt er uns in Frage? Warum lässt er uns immer wieder zweifeln? Oh, ist es wirklich? Habe ich echt so eine starke Berufung? Ist es wirklich so weit her mit mir? Ich mache den Unterschied. Ich bin ein übernatürlicher Weltveränderer. Wenn ich so in meine Umgebung schaue, Halleluja. Warum macht er Überstunden? Weil er weiß, wenn wir das erkannt haben, wenn wir immer tiefere Offenbarung haben von dem, der in uns lebt, und das ist Gott, das ist Jesus Christus, das ist der Heilige Geist, das ist der Vater. Wenn du Ja gesagt hast, wenn du Jesus aufgenommen hast, dann wohnt Jesus in dir, der Vater und der Heilige Geist. Und der Feind, der fürchtet es so sehr, dass dir das bewusst wird, wer in dir lebt. Und zu welchem Leben du damit berufen bist, das wirklich den Unterschied macht, das eine Wende bringt. Alle schreien Wende. Amen. Sie kommt. Weil du so gefährlich bist. Du bist gefährlich für den Feind. Du bist gefährlich für den Feind. Deshalb will er dich zumüllen mit allen möglichen anderen, will dich ablenken mit tausend Sachen, dass du komplett an der Berufung vorbeigehst. Aber das sagen wir jetzt heute, Schluss damit. Okay, seid ihr einverstanden? Schluss damit, wir ergreifen unsere Berufung. Wir ergreifen unsere Berufung. Diese starke Berufung, diese hohe Berufung, die in Gottes Augen kostbar ist. Weißt du, jede Einzelne. Du musst kein Prediger vor 100.000 Leuten sein, um eine hohe Berufung zu haben. Jeder hat an seinem Platz, wo er hingestellt ist, eine hohe Berufung. Im Krankenhaus, ich sehe Jules, genau, wo auch immer du bist, in der Schule, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in deinem Ort, in deinem Land, ja, du hast eine hohe Berufung. Und es ist wichtig, dass wir diesen Lügen des Feindes, alles, was nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, über uns, dass wir dem echt widerstehen und wirklich sagen, nein, Feind, Schluss im Namen Jesus. Ich akzeptiere deine Gedanken nicht mehr. Ich akzeptiere nur noch die Gedanken von meinem Gott. Halleluja, weil er hat gute Gedanken. Halleluja. Und der Vater, er möchte uns in dieser Zeit und auch Jesus, ja, und der Heilige Geist, sie wollen unsere Identität stärken. Sie wollen uns stark machen. Jesus sehnt sich nach einer Braut, die stark ist. Und die Wahrheit ist, du bist stark. Du bist stark. Du bist eine neue Schöpfung in Christus. Das Alte ist vergangen. Die alte Schwäche, die alte Depression, das alte Versagen, es ist vorbei. Es ist gegangen, wir haben eine neue Natur bekommen. Und das Wichtige ist, wir sind Geist, ja, aus Gott geboren, Gottes Geist. Und er hat uns im Geist neu geboren. Und das ist unsere wahre Persönlichkeit. Das ist so wichtig, ja. Du bist nicht der immer das und das und der, was weiß ich, noch tausend Probleme da hat. Ja, im Äußeren noch. Und Gott ist daran, uns zu verändern, auch in diesen Sachen. Aber wichtig ist, dass wir erstmal wissen, wer wir sind. Halleluja. Weißt du, wer du bist? Was denkst du über dich? Wie unser Pastor immer wieder sagt, wer denkst du eigentlich, dass du bist? Und der Feind sagt es, wer denkst du eigentlich, dass du bist? Und Gott sagt, ja, wer denkst du? Weißt du denn, wer du bist? Ist es dir bewusst, wer du bist? Dass du zu einer ganz besonderen Zeit hier auf diesem Planeten Erde gekommen bist, an einen bestimmten Ort. Ist auch wichtig, ja. Gott hat uns an bestimmte Orte gesetzt. Er hat uns bestimmte Gemeinden gesetzt. Er hat uns an feste Orte gesetzt. Und es ist wichtig, dass wir das wissen. Und dass wir unseren Platz einnehmen. Und dass wir nicht unseren Wert und unsere Identität von außen bestimmen lassen. Das geht so schnell. Ja, vielleicht in der Schule hat irgendein Lehrer was über dich gesagt. Oder deine Mitschüler haben irgendwas über dich gesagt. Und du schleppst es dein ganzes Leben mit und denkst, das bist du oder so bist du. Aber das schütteln wir ab. Alles, was Lüge ist, alles, was nicht mit dem hohen Wert und der hohen Berufung, die Gott für uns hat, davon müssen wir uns trennen, weil es gibt gar keine Alternative. Bist du einverstanden? Willst du dich davon trennen? Von allem, was nicht zu dir gehört, ja? Es kann nicht sein, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, unseren Wert bestimmen. Dass das eine bestimmte Konfektionsgröße unseren Wert bestimmt. Ja, wenn ich die und die, wenn ich da reinpasse, dann habe ich Wert. Aber manchmal ist es auch so, manche, die Dünnen, die denken auch manchmal, wenn ich nur dicker wäre, dann wäre ich endlich anerkannt. Weißt du, das müssen wir wegtun. Oder wenn ich, wie viele Klicks ich bekomme auf Insta und Facebook, was auch immer, ja. Oder habe ich das angesagteste Handy? Das macht nicht deinen Wert aus. Sag mal, das macht nicht meinen Wert aus. Sondern Gott macht meinen Wert aus. Und das ist er, was er sagt. Weil sonst sind wir ständig am Kämpfen, mit Kämpfen, die überhaupt nicht unsere Kämpfe mehr sind. Wir schlagen uns mit Sachen rum, die schon längst erledigt sind, die Jesus erledigt hat. Weil er hat uns Wert gegeben und wir haben unseren Wert und unsere Identität in ihm. Und weißt du, das macht glücklich. Das macht so glücklich, das macht so frei. Das macht so absolut frei. Weißt du, dir ist es dann egal, was jemand von dir denkt. Weil du weißt, Gott denkt gut über mich. Gott glaubt an mich. Und hier überhaupt in der Gemeinde glauben wir aneinander. Wir erkennen auch keinen mehr nach dem Fleisch. Wenn wirklich, das ist wichtig, ja. Vielleicht siehst du noch bei jemandem, hat noch mit irgendwas zu kämpfen. Aber beurteil ihn nicht danach, sondern beurteil ihn nach dem Geist. Und in das sieh dahinter, ja. Nicht Gott, das heißt, Gott sieht, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber Gott sieht das Herz. Also guck nach dem Herzen, guck dahinter, guck nach der Berufung, die eigentlich drin ist. Und sprich die hervor. Weißt du, lasst uns solche sein, die einander ermutigen, einander stärken in der Identität, die Gott uns gegeben hat. Halleluja. Weißt du, das ist Gemeinde. Das ist Familie. So soll Familie aussehen. Wir sind nicht wie die Welt. In der Welt bist du runtergemacht deshalb oder gemobbt oder was auch immer. Weißt du, da sind wir rausgetreten. Mein Reich, hat Jesus gesagt, ist nicht von dieser Welt. Wir bauen ein Reich, das nicht von dieser Welt ist. Mitten in der Welt, absolut mittendrin, ja. Und wir ziehen die Menschen rein in dieses Reich, das nicht von dieser Welt ist, wo es Frieden ist, wo Frieden da ist, wo du Frieden hast, wo Frieden kommt, weil der Friedefürst in dir lebt. Das ist auch unsere Identität. Friede ist unsere Identität. Freude ist unsere Identität. Sag nie wieder, ich bin nicht so der fröhliche Typ. Der Freudenmann lebt in dir. Wir sind die fröhlichsten Menschen auf der ganzen Erde. Und je mehr wir erkennen, welchen Wert wir haben, was unser Wert ist, wie wertvoll wir sind, umso fröhlicher sind wir. Und wir sagen, Feind, ich lass es mir nicht mehr rauben. Ich lass mir nicht mehr rauben. Geh weg mit deinen Lügen. Ich höre nicht mehr drauf. Ich höre nicht mehr drauf. Und ich schüttle es alt ab, was ich über mich gedacht habe. Aber ich schüttle es ab und ich lasse meinen Sinn erneuern. Einfach meine Gedanken erneuern durch das Wort Gottes. Oh, das ist so gut. Weißt du, wir wurden die Gerechtigkeit Gottes. Das heißt in 2. Korinther 5, 22, den der Sünde nicht kannte, Jesus, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Unsere Identität ist nicht mehr Sünde, auch wenn wir noch sündigen können in unserem äußeren Menschen. Aber unsere Identität ist nicht mehr Sünde, sondern unsere Identität ist Gerechtigkeit. Ich bin gerecht gemacht. Sag mal, ich bin gerecht gemacht. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes, weißt du, vom ganzen Wesen geworden. Das ist nicht nur im Alten Bund, heißt es, er hat mir den Mantel der Gerechtigkeit umgelegt. Das kommt mir gerade. Aber wir haben nicht nur einen Mantel der Gerechtigkeit umgelegt bekommen von außen, sondern durch Jesu Werk am Kreuz sind wir durch und durch gerecht geworden. Juhu! Begeistert euch das? Bist du froh? Ja, wir preisen dich. Wir sind gerecht. Wir sind die Gerechten. Wir sind Gottes Gerechtigkeit geworden, weil er zur Sünde wurde. Also identifizieren wir uns nicht mehr mit Sünde, auch wenn es vielleicht noch Sünde hier und da gibt. Aber weißt du, je weniger du dich damit identifizierst, sondern je mehr du dich mit Gerechtigkeit, dass du gerecht bist, dass du ein würdiger Sohn bist, identifizierst, umso weniger Lust hast du zu sündigen. Also habe ich bei mir festgestellt. Weil du merkst, es passt gar nicht. Es passt gar nicht zu mir. Es passt gar nicht zu einem würdigen Sohn. Einfach. Und wenn wir sündigen, haben wir einen Fürsprecher. Und dann sagen wir, Herr, es tut mir leid. Natürlich, die neue Schöpfung bittet noch um Vergebung. Und es fällt dir auch kein Zacken aus der Krone, wenn sie um Vergebung bittet. Weil sie ja weiß, mein Innerstes ist Gerechtigkeit. Deshalb, klar machen wir im Äußeren mal Fehler. Sagen ein blödes Wort, sind genervt, sind was auch immer. Eine Beziehung ist dadurch gestört. Zu deinem Mann, zu deinen Kindern, zu deinen Arbeitskollegen oder Chef, egal. Dann gehen wir hin und sagen, Herr, nicht Herr, sondern es tut mir leid. Wir sagen doch, Herr, es tut mir leid. Und wir wissen, sein Blut reinigt uns. Es hat uns gereinigt und es reinigt uns die ganze Zeit, auch von diesen Sachen. Wir wissen, wir sind Lieblinge Gottes. Und manche sagen ja, Gott hat keine Lieblinge, aber wir sagen hier, Halleluja. Auch ich empfehle euch echt die Bücher von Georg. Die sind, also wirklich, wenn du was über deine Identität wissen möchtest, gerade auch die ersten drei, also diese Trilogie Söhne der Herrlichkeit, Reise in die Herrlichkeit, Zentrum der Herrlichkeit, du erfährst echt was über deine Identität. Und das ist so wichtig. Wir fahren darüber, wer er ist und wer wir sind. Und auch die Bücher von Kenyon empfehle ich euch sehr. Die sind auch stark. Genau, was unsere Identität ist. Weil wie gesagt, der Feind ist die ganze Zeit angreift. Und wir in dieser Zeit feststehen und den Spieß umdrehen und sagen, nein, ich mache da nicht mehr mit Minderwertigkeit. Ich bin nicht Minderwertigkeit. Mein Gott lebt in mir, der Gott des ganzen Universums. Wie kann ich minderwertig sein? Noch. Das ist ja eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ne? Es kommt nur, wenn wir uns mit anderen vergleichen. Aber das machen Lieblinge des Vaters gar nicht mehr. Weil die Lieblinge des Vaters sind auch nicht mehr in Konkurrenz miteinander. Das ist so gut. Alle wissen, sie sind Lieblinge. Sie haben eine hohe Berufung. Sie sind einzigartig gemacht. Absolut powerful. Und jeder hat seinen Platz in Gott. Und deshalb können wir einander ermutigen, stärken, kräftigen. Und wenn es mal Korrektur gibt, dann brechen wir auch nicht zusammen und denken, jetzt ist alles aus. Sondern wir können sogar dankbar sein. Ich sage auch, das ist nicht immer gleich im ersten Moment angenehm, aber im Nachhinein dann. Weil wir werden immer mehr wie er. Und wenn Korrektur da ist von Gott oder auch mal durch einen Menschen, dann brechen wir, wie gesagt, nicht zusammen, weil wir wissen, unser Sein ist gerecht, ist Gerechte vor Gott. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes geworden. Wir haben eine hohe Berufung und die ist unangreifbar. Das heißt, auch im Römer 9 bis 11, da heißt es, die Berufung Gottes, zum Beispiel mit Israel, sie ist ungereubar. Die Berufung, die Gott mit Israel hat, ist bereut er nicht. Und die Berufung, die er mit dir hat und die er mit seinem Leib hat, ist genauso unbereubar. Gott bereut es nicht, dass er dich genommen hat. Gott bereut es nicht, dass er dich errettet hat. Und ich glaube, wir bereuen es auch nicht, oder? Oh, wir bereuen keinen Tag, keine Stunde, oh, keine Minute, keine Sekunde, nie mehr zurück. Weil das ist so stark, echt, das, als Christ, dass du weißt, boah, nie wieder zurück. Sondern, Halleluja, weiter vorwärts, wir nehmen das Land ein. Die besten Zeiten liegen vor uns. Ja, die besten Zeiten. Ja, die besten Zeiten für den Leib Christi. Wir fürchten uns nicht. Wir fürchten uns nicht. Wir sind nicht wie die Kundschafter, außer Kaleb und Josua. Was haben sie gesagt, als sie wiederkamen? Wir waren in den Augen der Feinde wie Heuschrecken. Und in unseren Augen waren wir auch wie Heuschrecken. So sind wir nicht. Du bist keine Heuschrecke. Du bist auch kein Tausendfüßler. Ein Segen. Wer kauft die Schuhe, ja? Frauen freuen sich. Juhu, endlich. Endlich viele, viele Schuhe. Auf einmal alle an. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Halleluja. Nein, wir sind mächtige Söhne. Und wir sind, Sprüche 23,7, wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Es ist alles entscheidend, was du in deinem Herzen denkst. Bist du ein mächtiger Sohn, der in dieser Zeit aufsteht? Deine Gebete, vorhin waren einige Fürbitte, die draußen sind. Ich bin auch Fürbitterin, aber nicht so oft draußen, mehr drin. Wir sind alle Fürbitter, Halleluja. Und wir machen den Unterschied. Und unsere Gebete machen den Unterschied. Sag mal, mein Gebet macht den Unterschied. Jedes einzelne Gebet ist wichtig. Jedes einzelne Gebet, das gebetet wird. Und wir werden Erweckung sehen. Halleluja. Also wir sind schon erweckt, werden immer erweckter in unserem Inneren und schlafen nicht mehr. Und Gott rüstet uns jetzt zu, einfach die größte Erweckung aller Zeiten zu sehen. Und dafür macht er uns stark. Und dafür müssen wir wissen, wer in uns lebt. Und dafür müssen wir unsere Identität kennen. Das ist so stark. Es gibt so viele wirklich powervolle Stellen. Das heißt in Römer 8,30, die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Kannst du was Besseres hören über dich? Er hat schon. Du bist nicht auf einem mühsamen Weg und boah, also heute fühle ich mich aber gar nicht verherrlicht. Du bist es aber. Ja, die Seele kommt auch noch hinterher. Du bist vorherbestimmt von Gott. Du bist berufen, du bist gerechtfertigt und verherrlicht. Und Gott sagt heute wirklich, lass es dir nicht mehr klauen. Lass es dir nicht mehr klauen. Brüte über mein Wort. Brüte über mein... Lies mein Wort. Nimm es dir. Iss es. Iss mein Wort. Denn es ist Leben. Seine Worte sind Geist und Leben. Und so wirst du erkennen, wer in dir lebt und welche gewaltige Berufung du hast. Halleluja. Ich habe noch wunderbare Stellen, genau, Jeremia 29,11, was denkt Gott über dich? Denn ich weiß genau, welche Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Meine Gedanken sind, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Das Zukunft für dich und Hoffnung. Mitten in diesem Land, mitten in unseren Ländern, mitten in Europa. Wir müssen nicht auswandern, sondern hier bauen wir das Reich Gottes. Hier bauen wir das Reich Gottes in Einheit und wir sehen es. Halleluja. Oder Zephania 3,17. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchzt über dich. Juhu! Mit Jubel. Er jauchzt über dich. Gott jauchzt über dich. Gott ist kein ferner Gott. Gott ist nicht reserviert. Denn Gott möchte Gemeinschaft mit uns. Er möchte, dass wir mit ihm reden. Dass wir mit ihm leben. Jeden Tag, jede Minute. Und ich sage dir, das ist das Geheimnis des Glücks. Das ist das Geheimnis der Freude. Wenn du sagst, ich habe so wenig Freude, dann fang einfach an, mit ihm zu sprechen. Fang an, mit ihm zu leben. Fang an, dir seiner Gegenwart bewusst zu werden. Man kann das einüben. Auch. Zu Hause. Werd dir seiner Gegenwart bewusst. Boah, Herr, du bist ja hier. Mal alles ausstellen. Muss nicht ganz Tag auch beschallt werden. Sondern, Herr, ich genieße deine Gegenwart. Hier, wenn wir zusammenkommen, wir genießen seine Gegenwart. Und ich sagte, jedes Mal werden wir verwandelt. Wir werden wie eingeweicht in seiner Gegenwart. Und wir lernen das immer mehr in seiner und aus seiner Gegenwart zu leben, zu reden. Weißt du, es wird alles so viel leichter. Wir müssen ihn nur ins Boot nehmen. Also er ist eigentlich schon drin, ne? Aber ist nicht vergessen. Ach, stimmt. Ah ja, Gott gibt es ja auch noch. Stimmt. Ah ja, stimmt. Was hat er? Seine Gegenwart. Ach, stimmt. Da war was. Ich war am Sonntag im Gottesdienst. Stimmt, da war die Gegenwart. Nein, morgen früh, wenn der Wecker klingelt, sag danke für deine Gegenwart. Danke, dass deine Gegenwart da ist. Danke, dass ich den besten Tag heute haben werde. Danke, dass deine Gegenwart mit mir geht an meinen Arbeitsplatz. Danke, dass du mir hilfst bei meiner Arbeit, dass du mir Weisheit gibst, Freude gibst, Ermutigung für meinen Chef, für meine Arbeitskollegen. Ich mache den Unterschied heute als neue Schöpfung. Bin kein Jammerlappen. Juhu, wir sind keine Jammerlappen. Und wenn du einer warst, ganz schnell um Vergebung bitten, Herr. Oder mal kurz in Jammer reinfällst. Ist ein Geist über unserem Land. Aber ich meine, uns geht's noch jedenfalls so gut. Ja, wir können den ganzen Tag nur Danke sagen. Wir sind versorgt, wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir brauchen uns nicht zu sorgen. Kriegen wir heute Abend was zu essen? Halleluja. Und deshalb stehen wir als Christen, damit das so bleibt. Unsere Freiheit bleibt, die Freiheit bleibt, das Evangelium zu verkünden. Halleluja, dafür stehen wir als Neuschöpfer. Wir sagen, das wird uns nicht weggenommen. Wir lassen es nicht zu. Und ich sage dir, dein Stehen und unser gemeinsames Stehen hat Macht. Halleluja. Und denkt nie, oh, ich bin ja alleine auf verlorenem Posten. Nein, wir sind eins, auch mit dem ganzen Leib. Wir sind eins, wir sind viele, nicht wie Elia, nur noch 7 sind übrig geblieben. Und dann hat Gott ihm doch gezeigt, dass es doch noch viel mehr waren. Oh, da sind noch mehr an deiner Seite, die gleich stehen. Und zwar im Glauben stehen wir. Und deshalb so wichtig, dass wir zusammenkommen, weil hier wirst du im Glauben gestärkt. Ja, weißt du, ich bin nicht alleine, ich bin nicht auf verlorenen Posten oder so, sondern wir sind viele und wir treten ein für unser Land. Und es wird alles anders. Er dreht es herum. Halleluja. Genau. Halleluja. Unser Wert kommt von unserem Vater. Halleluja. Und weißt du, wenn wir unseren Wert und unsere Identität in ihm haben und wissen, wer wir sind, dann werden wir mit uns selber barmherziger auch und wir werden auch mit anderen barmherziger. Wenn wir erkennen, welche Gnade wir bekommen haben von unserem Vater, dann können wir anderen auch Gnade geben. Und jedem. Halleluja, selbst den Politikern. Ja, aber es bringt nichts, wenn auch der Leib Christi wütend redet die ganze Zeit. Das bringt nichts, da haben wir nicht den Sieg. Sondern wir verkünden den Sieg Jesu Christi. Und dass Jesus hier voll durchkommt. Halleluja, wir sind kein Wutbürgertum. Das bringt nichts, es ist Schwäche. Es ist Schwäche, es ist Ohnmacht. Sondern wir sagen, wo es lang geht, im Geist. Und wir werden es sehen, dass sich das auch so entwickeln wird. Wir müssen halt manchmal ein bisschen stehen, nicht ungeduldig werden. Sondern wir stehen fest und wir lassen uns nicht entmutigen. Lassen nicht den Mut sinken, sondern wir wissen, unser Gott ist Sieger und wir mit ihm. Halleluja. Und er hat gesagt zu Jesus, das ist auch so stark und das sagt er auch zu uns. Was hat er gesagt? Am Anfang des Dienstes von Jesus, Versuchungsgeschichte kam noch, da hat er gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und das ist das, denk nicht, oh ja klar, zu Jesus sagt das, Jesus war sündlos, klar. Aber er sagt es zu dir, er sagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und tu das nicht weg, sondern sag ja. An dir habe ich wohlgefallen, sagt er. Und ich nehme das an. Und ich bin der Liebling vom Vater. Und er liebt mich. Und wenn dann der Teufel kommt, wie bei Jesus und sagt, tja, also wenn du hier wirklich ein Sohn oder Tochter Gottes wärst, dann hättest du doch gar nicht mehr diese Probleme. Dann wärst du schon längst geheilt. Gehst da durch so eine schwere Zeit und so. Also, ne? So will er kommen. Und will unsere Identität wiederum in Frage stellen. Aber du sagst nein, aufgestanden, aufgestampft und gesagt, nein, ich lasse mir meine Identität nicht rauben. Mein Gott ist für mich. Wer könnte gegen mich sein? Er hat über mir ausgesprochen, ich bin sein geliebter Sohn, ich bin seine geliebte Tochter. Und das gilt. Und wenn ich auch mal durch eine längere Zeit des Leidens gehe, weiß ich, ich komme da gut raus. Wir bleiben nicht im Tal, wir kommen raus. Wir kommen raus mit ihm. Er führt uns durch. Es gibt manchmal Täler, aber er führt uns durch. Er ist das Licht, er nimmt uns an der Hand. Und da gibt es keine Verdammnis, ganz wichtig, keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Keine Verdammnis. Halleluja. Ah, Halleluja. Kennt ihr das Gleichnis vom Perlenhändler? Kennt ihr das Gleichnis? Matthäus 13, ich muss ja gerade gucken, wo ich es habe. Da war ein Perlenhändler. Und der war auf der Suche nach kostbaren Perlen. Und es heißt, als er eine Perle gefunden hat, hat er alles verkauft und hat diese eine Perle gekauft. Er kannte den Wert von Perlen. Und deshalb hat er das gemacht. Und du kannst dir vorstellen, er kommt abends zu seiner Frau und sagt, Schatz, ich habe eine, also die Perle gefunden und ich habe unser Auto verkauft. Boah, unser Auto, unser neues Auto für eine Perle. Na, einen Segen haben wir noch ein Dach über dem Kopf. Dann sagt er, du Liebling, ich habe auch unser Haus verkauft. Ich habe einfach alles verkauft. Für die eine Perle. Und es gibt, er kannte den Wert von einer Perle. Und es gibt verschiedene Auslegungen, aber eine ist natürlich, dass Jesus die Herrlichkeit verlassen hat. Und die Wahrheit ist ja, Perlen entstehen durch Leiden. Die Auster leidet. Und durch dieses Leiden wird die Perle hervorgebracht. Das ist doch Hammer, ja? Weil es alles Symbole sind. Einfach, Jesus hat gelitten. Für dich und für mich. Er hat seine Herrlichkeit verlassen. Er ist hier runtergekommen. War Reiseprediger. Am Ende hatte er nichts. Er hatte nichts. Er hatte nicht mal mehr einen Mantel. Selbst den Mantel haben sie aufgeteilt. Er lag in einem geliehenen Grab mit einem anderen Mantel, mit einem fremden Mantel. Nichts. Und warum hat er das gemacht? Weil er wusste und glaubte, es wird eine Perle hervorkommen. Und es werden viele Perlen hervorkommen. Und durch mein Leiden kommen sie hervor. Und du kannst es auch so deuten, dass durch dein Leiden, dass du um Christi willen leidest, kommen auch Perlen hervor. Ganz kostbare Perlen, wunderschöne Perlen. Es lohnt sich, weil es ist himmlische Frucht. Himmlische Frucht kommt hervor. Weißt du, auch wenn wir durch was mal gehen, wir geben nicht auf, sondern Großes kommt hervor, Schönes kommt hervor, Frucht kommt hervor. Wir sind diese wunderschönen Perlen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist diese wunderschöne Perle, für die er gestorben ist. Es lohnt sich. Wenn Gott für uns ist, Römer 8, 31, wer gegen uns? Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Er hat alles hingegeben. Das heißt, er wurde arm, damit wir durch seine Armut reich würden. 2. Korinther 8, 9. Damit wir reich würden. Also wir haben die Trumpfkarte gezogen. Weißt du, dass du die Trumpfkarte gezogen hast? Halleluja. Es gibt noch eine Geschichte in der Bibel, die steht in 2. Samuel 9. Und da steht von Mephibosheth. Wer kennt Mephibosheth? Habt ihr ja schon mal von Mephibosheth gehört? Und David, der hat eines Tages die Frage oder gesagt, wem kann ich vom Hause Sauls noch Gnade erweisen? Wen gibt es da noch, dem ich Gnade erweisen könnte? Stark. Und da wurde ihm berichtet, ja, es gibt noch einen Sohn von Jonathan. Also von Saul wurde David ja sehr verfolgt. Mit Jonathan hat er eine ganz starke Verbindung. Und sein Enkel Saul ist ein Sohn Jonathans. Und der ist an beiden Füßen gelähmt. Und den gibt's noch. Das ist der einzige Nachkomme. Und er sagt, er will ja her mit ihm. Bringt ihn her. Also haben sie ihn hergebracht. Mephibosheth hat sich zu Boden geworfen, ihm gehuldigt. Und David sagt, fürchte dich nicht, ich habe keine Angst, weil ich möchte dir Gnade erweisen. Und dann sagt er, und ich gebe dir alle Felder von deinem Vater und deinem Großvater, gebe ich dir, und du wirst dein ganzes Leben lang an meinem Tisch sitzen und essen. Und dann sagt Mephibosheth, wie kannst du das machen? Ich bin doch ein toter Hund. Ich bin ein toter Hund. Schaka, schaka, schaka. Er wusste noch nicht, wer er ist. Also ich bitte dich, sag nie, sei ein toter Hund, ja? Oder sonst irgendwas in die Richtung. Und David hat das auch nicht gefallen, sondern David hat gesagt, du, er hat ihn erhoben und ihn an seinen Tisch gebeten. Und es ist ein Vorschatten auf Jesus. Wir waren tote Hunde. Ja, das stimmt. Du warst ein toter Hund. Aber Jesus hat dich errettet. Er hat uns errettet. Er hat uns an seinen Tisch gerufen. Du sitzt mit ihm an seinem Tisch. Und du isst mit ihm. Nicht woanders. Die Söhne Gottes gehören an den Tisch, um mit ihm zu essen. Er möchte mit dir essen. Er möchte mit dir alles teilen. Alles, was sein ist, ist unser. Ja, wir kommen kühn zum Thron von ihm. Wir kommen kühn zu ihm, nicht frech, nicht unverschämt. Aber wir kommen kühn zu ihm, weil wir seine Söhne sind. Weil wir nicht irgendwie, weißt du, Fremde sind, die irgendwie, oh, pff. Herr, also wenn du heute gut aufgelegt bist, wenn du das eine machen könntest noch in meinem Leben, also dann werde ich dich, also wochenlang werde ich dich da nichts fragen, ganz sicher. Nur das eine, das wäre mir jetzt wirklich wichtig. Also das mach heute. Ich lasse dich denn in Ruhe, ich will nicht unverschämt sein. Nein, das sind keine Söhne, die kommen, weil die Wahrheit ist, du brauchst ihn in 5 Minuten wieder. Und es ist gut so. Abhängigkeit von Gott ist gut so. Er möchte gebeten werden. Er möchte mit uns zusammenleben. Er möchte, dass wir sagen, Herr, hier brauche ich deine Hilfe. Und hier brauche ich auch deine Hilfe. Und hier brauche ich übrigens auch deine Hilfe. Herr, sende deine Engel mit mir. Gieß deinen Geist aus. Gib mir Stärke. Gib mir Kraft. Hilf mir, ein Zeuge von dir zu sein. Nicht zu kneifen, wenn es darum geht, von dir Zeugnis zu geben. Da brauchen wir Hilfe von ihm. Weil da kommen andere Geister, die sagen, oh, jetzt darfst du auf keinen Fall was von Jesus erzählen. Auf keinen Fall. Ach, das reicht ja noch später. Reicht noch später und so weiter. Aber später kommen die dann wieder und sagen, also jetzt ist überhaupt nicht der Zeitpunkt, von Jesus zu reden. Und dann sagst du, Herr, ich nehme deine Kühnheit und deine Freimütigkeit, von dir zu erzählen zur gelegenen und ungelegenen Zeit, wo ich bin. Wir haben doch gar nichts zu verlieren, oder? Hast du noch was zu verlieren? Deinen guten Ruf? Ich denk, wichtig ist, welchen Ruf wir da oben haben. Oder da drin. Himmel, im Himmel haben. Das ist unser Ruf. Da haben wir einen Ruf und Halleluja. Oh, danke. Das ist es doch, oder? Einen guten Ruf im Himmel zu haben. Und freimütig zu sein und unseren Wert zu erkennen. Ich erzähle euch noch eine Geschichte, die mich sehr getoucht hat. Kennt ihr Johnny Lingo? Hat schon mal jemand von Johnny Lingo gehört? Johnny Lingo ist ein Mann oder war ein Mann, der auf einer pazifischen Insel lebt, sag ich es mal. Und ein Tourist ist mal hingefahren auf diese Insel und der suchte einen Guide, einfach der ihm beim Fischen hilft, er wollte auch Perlen kaufen, wieder Perlen. Und er kam auf diese Insel und fragt nach Johnny Lingo und sagt, ja, boah, das ist der cleverste Geschäftsmann, also der ist der Richtige. Aber eine Sache verstehen wir nicht, er hat 8 Kühe für seine Frau bezahlt. 8 Kühe. Das ist viel zu viel. Und sie war nicht mal so schön. Und sie hat auch noch hängende Schultern. Und die Sache war die, ihr Vater dachte schon, sie wird eine alte Jungfer. Und er würde höchstens 2 Kühe für sie bekommen. Und als Johnny Lingo sich dann bei ihm vorstellte, dachte er, oh ja, der clevere Schätzmann, da kriege ich nur noch 1 Kuh für meine Tochter. Und dann sagt Johnny Lingo, ich will 8 bezahlen. Ich bezahle dir 8 Kühe. Also ist der Tourist hingefahren auf die Nachbarinsel zu Johnny Lingo und seiner Frau. Sie lebten und kamen in das Haus von Johnny Lingo und der Johnny sagte, ja, was reden Sie denn auf der anderen Insel über mich? Und er sagt, ja, dass du also echt clever bist, aber dass du 8 Kühe für deine Frau bezahlt hast. Wo doch höchstens für eine wunderschöne Frau 5 Kühe je bezahlt worden. Nie hat jemand 8 bezahlt. Und plötzlich geht die Tür auf und herein kommt die Frau. Und der Tourist erzählt, er hat noch nie in seinem Leben eine so schöne Frau gesehen. Sie war wunderschön, keine hängenden Schultern. Sie strahlte Würde aus, lächelte ihren Mann an. Und dann fragte Johnny, und sie ging wieder raus, und Johnny fragte ihn, meinst du, ich habe zu viel bezahlt für sie? Und er meinte, ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Und Johnny sagte, ja, das war nicht immer so. Als sie noch auf der anderen Insel wohnte, hat sie sich gar nicht so gesehen. Sie wusste gar nicht, wie wertvoll sie ist. Aber als ich die 8 Kühe für sie bezahlt habe, seitdem weiß sie, wie wertvoll sie ist. Kriege ich jetzt noch Gänsehaut? Und ich sage dir, das ist deine Geschichte. Das ist unsere Geschichte. Und die Wahrheit ist, Jesus hat noch mehr als 8 Kühe für dich bezahlt. Er hat noch mehr als 8 Kühe bezahlt. Er hat sein Leben gegeben für dich. Also wie können wir noch jemals denken, wir wären nicht schön, wir wären nicht ausreichend, wir hätten keinen Wert. Ich glaube, diese Geschichte soll es ermutigen, wirklich mit aufrechten Schultern, aufrecht zu gehen, weil der höchste Brautpreis wurde für dich bezahlt. Wir haben der höchste Brautpreis. So ein Preis wurde noch nie bezahlt. Also wir können nie mehr doch negativ über uns denken. Halleluja. Gott hat den höchsten Preis bezahlt. Vergiss es nie. Und deshalb können wir auch ihm unser Leben geben. Deshalb ist es auch gar nicht schwierig. Er hat alles für uns hingegeben. Wir geben ihm alles im Bewusstsein. Er hat den höchsten Preis bezahlt. Wir sind wertvoll. Und er hat es gemacht. Er hat es für einen gemacht. In jedem Fall. Und jetzt sind wir Millionen und es kommen noch Millionen dazu, die erkennen, da wurde ein Preis bezahlt. Ein Preis, der unendlich hoch ist. Und ich werde nicht mehr zweifeln und denken, ich kann das nicht. Sondern ich glaube dem, alles ist möglich, dem du glaubst. Alles ist möglich dem, in dem Jesus lebt. Alles ist möglich durch seine Liebe, die da ist. Und wir sind Liebende geworden. Halleluja. Oh, lass uns mal zusammen aufstehen. Halleluja. Oh ja, streck dich mal aus. Jesus, wir danken dir, dass du den höchsten Preis für uns bezahlt hast. Mehr als 8 Kühe. Sondern dein eigenes Leben. Herr, und wir treffen heute Morgen, wenn du das möchtest, eine Entscheidung. Herr, ich treffe heute Morgen eine Entscheidung. Aus Minderwertigkeit auszusteigen. Die Lügen nicht mehr zu akzeptieren, die der Feind mir sagt. Wenn er sagt, ich kann nichts, ich bin nichts, oder bin ich schön, bin ich, kann ich so viel leisten, was auch immer. Ich glaube dem nicht mehr, sondern ich glaube nur noch dem, was du über mich sagst. Danke, Herr, dass du mich neu gemacht hast. Und stark gemacht hast. Und dass ich ein übernatürlicher Weltveränderer bin. Durch dich. Halleluja. Danke, Herr, dass du in mir lebst. Dass deine Liebe mich gefunden hat. und ist, dass jetzt durch mich viele deine Liebe finden, weil ich mich nicht mehr schäme für dich, weil du hast dich nicht geschämt für mich. Danke, Herr, dass ich deine Perle bin. Und Herr, du bist auch meine Perle. Und ich trete jetzt, Halleluja, in meine hohe Berufung. Lass uns doch mal einen Schritt reingehen. Herr, ich trete in meine hohe Berufung, die du für mich hast. Und ich nehme meine hohe Berufung, meine heilige Berufung, diesen heiligen Ruf an. Halleluja. Und ich werde nicht mehr daran zweifeln, sondern ich nehme meine Berufung an. Und ich nehme diesen hohen Ruf an. Und ich verschwende mein Leben nicht, sondern ich weiß, jede Stunde ist kostbar. Jeder Tag ist kostbar, den ich auf diesem Planeten leben kann. Alles ist kostbar. Was aus meinem Mund rauskommt, ist kostbar. Was ich tue, ist kostbar. Es ist nichts umsonst. Und ich baue dein Reich in dieser Zeit als einer, der weiß, dass er der wertvollste Besitz ist von Gott. Halleluja. Und ich behandle die anderen um mich herum auch so und ermutige sie und stärke sie und liebe sie. Halleluja. Gott ist gut. Er hat aus uns Weltveränderer gemacht. Er hat den größten Brautpreis bezahlt. Er liebt uns. Er ist für uns. Gott ist für uns. Er ist die Stärke unseres Lebens, die Kraft. Halleluja, wir zweifeln nicht mehr an unserem Wert, sondern wir sagen danke für den Wert, den ich habe. Und danke für den Wert, den meine Geschwister haben. Und danke für den Wert, den alle haben. Halleluja. Und einige müssen es noch erkennen und sie werden es noch erkennen, wie wertvoll sie sind. Weil das Allerbeste ist, wenn du das erkannt hast. Und mit ihm lebst. Jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde. Amen. Amen. Ja, es ist immer wieder fantastisch zu hören, wer wir sind, ne? Also ich finde es immer wieder genial. Und als noch eine kleine Hausaufgabe, ja, nehmt es doch mal mit in den ganzen Tag, also nehmt es doch mal mit, nur weil wir es jetzt gehört haben, nicht gleich wieder weg, ja, sondern das ist das, was täglich da ist, ja, also steh morgen früh mal auf oder wenn du heute abends ins Bett gehst, ja, dann ist, wow, ich bin ein Günstling Gottes, ich bin ein Günstling, ja, weil das steht im Wort Gottes, das ist dein Wert, das ist das, was du bist, ein Günstling, ja, viele stehen ja auf und denken, boah, heute wird schon wieder ein schlimmer Tag, heute wird schon wieder ganz schlecht und ich kann das eh nicht alles und so weiter und so fort. Hey, weg, haben wir jetzt gerade gehört, weg da damit, ja? Du bist ein Günstling Gottes. Gott hat dich wunderbar gemacht, Gott hat dich fantastisch gemacht. Du bist jemand, der wow ist, ja? Gott, na, mal abgesehen davon glaube ich nicht, dass Gott aufsteht, ja? Aber wenn du aufstehst, ja, dann schaut dich Gott schon wieder an und sagt, wow, cool, dass du heute schon wieder aufstehst. Cool, was machen wir denn zusammen, ja? Und einige von uns reagieren vielleicht noch, oh, heute ist ein Scheißtag, ne? Heute weiß ich auch nicht, wie es ist. Und Gott sagt da oben, hey, was ist los, ne? Was ist los? Auf geht's, ne? Popo hoch und los geht's. Und ich habe mir das immer wieder angewöhnt und ganz ehrlich, ich habe auch wieder einen kleinen Rückschritt mal wieder, aber ich kneife da meine zwei Popo-Backen zusammen. Und wenn meine Seele mir mal sagen möchte, na, heute wird's nicht so gut oder na, diese Woche hast du viel, dann sage ich meiner Seele und Ich bin ein Günstling. Alles, was ich anpacke, gelingt mir. Nicht aus meiner Kraft, sondern aus seiner Kraft. Ja? Jesus hat einen Plan für mein Leben. Jesus hat einen genialen Plan für mein Leben. Jesus hat einen Plan für dein Leben, einen genialen Plan für dein Leben. Und deswegen ist er für dich. Und wenn der Größere für dich ist, wer kann gegen dich sein? Niemand. Und das muss deine Einstellung sein. Gnade um Gnade, heißt es im Wort, wird dich treffen. Gnade und Gnade. Ja? Das heißt, wenn die eine Gnade gerade aufgehört hat, Gnade unverdienste Gunst, ja? Also wenn die eine unverdiente Gunst dich gerade getroffen hat, weil dir jemand, was weiß ich, 1000 Euro in die Hand gedrückt hat, dann kannst du erwarten, kommt gleich wieder die nächste Gnade. Ja? Dann kommt gleich wieder irgendwas anderes, was dir Gutes widerfährt. Ja, wir ab und zu starten wir ja, und deswegen ist das Thema so wichtig, ja, was unsere Pastorin da gesagt hat. Es ist so wichtig zu wissen, was dir gehört. Ja? Unser Gedankengang ist ja oft so, oh, jetzt habe ich mal was Gutes erlebt, jetzt kommt einen Monat lang nichts Gutes mehr, weil habe ich ja gar nicht so verdient. Ja? Hey, unverdiente Gunst. Ja, jede Minute unverdiente Gunst für dich. Und jetzt kann der eine wieder sagen, ja, das ist Wohlstandsevangelium, das hat nichts mit der Realität zu tun und so weiter und so fort. Dann sage ich dir, es ist halt das Wort Gottes. Es ist halt das, was da drin steht. Und wenn da drin steht Gnade um Gnade, unverdiente Gunst um unverdiente Gunst, dann hast du zwei Möglichkeiten, es zu nehmen oder es zu lassen. Aber die beste Möglichkeit ist, es zu nehmen. Ja, es ist die beste Möglichkeit, es zu tun. Und wenn du heute noch Zweifel hast, versuch es doch einfach mal. Es ändert dein ganzes Leben. Weißt du, wenn wir in die Welt reingucken, das Leben ist doch schon hart genug. Ja, also das Leben bringt ja schon Härte mit sich und Lieblosigkeit mit sich, wenn du in die Welt reinguckst und so weiter. Aber Gott sagt nein, nicht für meine Kinder. Nicht für meine Kinder. Ich habe mein Bestes gegeben und es war mein Sohn. Wir haben es vorher gehört. Es ist diese Perle. Ich habe mein Bestes für euch, für dich gegeben. Ja, deswegen kannst du das Beste draus machen. Und das Beste draus machen ist, deins aufzugeben und zu sagen, Jesus, ich verlasse mich auf dich. Ich verlasse mich auf dein Wort. Weil dann hast du diese Perle in der Hand und die kann dir keiner mehr nehmen. Und sie ist wertvoller als alles, was du hier auf dieser Welt hast. Auch das haben wir gehört, ja, diese Geschichte. Alles, alles ist vergänglich, aber diese Perle ist das ewige Leben. Diese Perle ist dein Reichtum. Wenn du mal von dieser Welt gehst, wie auch immer, durch Entrückung, indem du spürst oder was auch immer, es ist egal, aber du bist im Himmel und du hast diese Perle und es ist Jesus, ja? Und das ist so wertvoll. Und deswegen möchte ich auch immer wieder jedem die Gelegenheit geben, wenn du Jesus in deinem Leben vielleicht noch nicht kennst, ja, noch nicht aufgenommen hast, wenn du sagst, wow, ich höre das zum ersten Mal oder du auch im Livestream anguckst und sagst, ja, ich kenne diesen Jesus, habe ich vielleicht schon mal gehört, aber ich habe noch nie mein Leben so richtig Jesus gegeben. Ich habe noch nie meine Bereiche letztendlich in meinem Leben Jesus abgegeben. Dann möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben, wirklich eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, Herr Jesus, ich möchte dir heute Morgen mein Leben hingeben. Ich möchte dir heute Morgen das hingeben, letztendlich, na, vorher habe ich es aus meiner Kraft gemacht, ich möchte es dir hingeben. Oder wenn du vielleicht Jesus schon mal kanntest und du bist mit ihm gegangen, bist aber durch irgendwas wieder abgefallen, ja, dann hast du heute Morgen die Möglichkeit, auch heute Morgen wieder feste Sache mit Jesus zu machen, ja, diese Perle letztendlich zu nehmen und wirklich ihm zu sagen, ja, Herr Jesus, ich möchte, und ich möchte euch bitten, einfach mal aufzustehen, genau, und einfach mal auf den Heiligen Geist zu hören. Vielleicht zeigt er dir heute Morgen, vielleicht drängt er dich heute Morgen, wo er sagt, hey, du bist kostbar für mich. Ich bin für dich am Kreuz gestorben. Du bist meine Perle. Ich brauche dich. Ich liebe dich. Ich habe Sehnsucht nach dir. Ich möchte in diese Beziehung mit dir reinkommen. Ja, ich möchte dich reinziehen an mein Herz. Weißt du, Jesus aufzunehmen ist nicht, um irgendeine Sklaverei zu kommen, sondern Jesus aufzunehmen bedeutet Freiheit. Es bedeutet Freiheit für dein Leben in jedem Bereich deines Lebens. Und deswegen hör einfach mal kurz auf den Heiligen Geist. Gibt er dir einen Anstoß und sagt, ja, ich möchte heute Morgen in diese Beziehung eintreten. Wenn er dich zieht, ja, dann streck einfach mal kurz deine Hand. Wenn er dich zieht, ja, streck einfach mal deine Hand und gib ein Zeichen. Gib ihm ein Zeichen und sag, ja, ich möchte heute Morgen. Ich möchte heute Morgen in Beziehung eintreten. Ich möchte diesen Schritt machen. Wenn du am Livestream bist, ja, und Jesus noch nicht aufgenommen hat, streck auch deine Hand und sag einfach, ich möchte mein ganzes Leben dir hingeben. Ich möchte diese Perle haben. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und ich möchte einfach jetzt zusammen beten und ja, dich hereinführen. Wenn du dich noch entscheidest, dass du vielleicht dein Leben geben kannst, kannst du nach vorne kommen auch. Ja, dann bete ich für dich persönlich. Ansonsten möchte ich auch für dich am Livestream beten. Sprecht mir einfach nach, wenn ihr möchtet. Ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du es vollbracht hast. Und ich gebe dir heute mein Leben. Und ich bitte dich, Herr Jesus, vergib mir all meine Schuld und komm in mein Leben. Übernimm du mein Leben, jeden Bereich meines Lebens gebe ich dir hin. Danke, Jesus. Du bist mein Herr. Ich liebe dich. Komm mehr und mehr. Und ich danke dir jetzt, Heiliger Geist, dass du jeden Einzelnen, der heute ganze Sache gemacht hast, dass du ihn touchst, Herr. Dass du ihn touchst, Herr. Dass du ihn durchflutest, Herr. Ja, Herr, ich danke dir, Herr. Mehr von dir, Herr. Wir brauchen mehr von dir, Herr. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und wenn du am Livestream auch dieses Gebet jetzt gesprochen hast, dann melde dich bei uns bei wunder@glorylife.de. Du kriegst da noch was zugeschickt von uns, ja. Meld dich einfach, weil es ist ein großer Augenblick in der unsichtbaren Welt. Es ist wirklich ein Switch in deinem Leben. Du würdest aus dem Machtbereich der Finsternis in das Reich seines Sohnes versetzt. Und das ist ein ganz neues Leben. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Amen. Amen. Genau, und unser Herr ist so fantastisch, ja, und deswegen bitte ich jetzt einfach mal Michael nach vorne, der uns reinleitet. Hey, du bist aus Gott. Du bist aus Gott. Sag's mal, ich bin aus Gott. Ich bin aus Gott. Ich bin aus Gott geboren. Sag's mal, ich bin aus Gott geboren. Ich bin aus Gott geboren. Größer ist der in mir, größer ist der in mir als der in der Welt. Größer ist der in mir als der in der Welt. Hey, das ist die Wahrheit. Gott ist so für dich. Er hat dich gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Er hat dich gesegnet nach Epheser 1,3 mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Und wisst ihr, ich habe so auf dem Herz, mach dich bereit und mach dich fröhlich. Mach dich bereit und mach dich fröhlich. Wir gehen jetzt gleich ans Geben. Mach dich bereit und mach dich fröhlich. Da ist ein Prinzip dahinter. Mach dich innerlich bereit und fröhlich. Und wenn das so ein schwäbischer Geist von Missmutigkeit und Sparsamkeit ist, raus in Jesu Namen. Mach dich bereit und fröhlich. Mach dich bereit und fröhlich. Das Wort Gottes, es bleibt für immer. Es heißt in Jesaja 40, die Blume verdorrt, das Gras verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt für immer und gilt für immer. Wisst ihr, und das Wort Gottes sagt, wer reichlich sät, der wird reichlich ernten. Und wer kläglich sät, der wird kläglich ernten. Aber du bist einer, der geht mit dem Pflug. Ja, das habe ich heute Morgen, meine Frau hat mir das Bild gegeben. Mit dem Pflug. Und du schaust nicht nach hinten, sondern du gehst mit dem Pflug, mit dem großen Pflug. Und du streust und du säst. Und wisst ihr, das Wort Gottes sagt uns über das Geben. Aber darüber möchte ich nicht sprechen. Sondern das Wort Gottes sagt was, wie wir geben. Und da möchte ich euch zwei Dinge sagen. Wir geben fröhlich, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, und wir geben bereitwillig, bereitwillig. In Mose, im 5. Mose, 5. Mose 15, Vers 10 heißt, gib bereitwillig, großherzig, gib spontan, gib bereitwillig. Wisst ihr, Jesus, und es ist vorher zitiert worden, er hat seine Herrlichkeit verlassen und er ist reich und er wurde arm für dich und für mich, damit du und ich reich seien. Jesus wurde arm um deinetwillen und um meinetwillen. Und als ich so nachdachte, hey, was kann ich denn sagen? Nur 2, 3 Worte, keine Predigt draus machen, Michael. Da kam mir ein großer Gedanke noch dazu und der war der, dass wenn du und ich, wenn wir säen, wenn wir geben, es zieht das Wirken Gottes an. Du gibst nicht, damit du gesegnet wirst, du bist gesegnet. Du gibst nicht, damit du Gunst hast, du bist ein Günstling. Aber wenn er sieht, wenn du fröhlich und bereitwillig und spontan, nicht aus Not, nicht aus Druck, sondern bereitwillig und fröhlich gibst, dann sieht es sein Wirken an. Rechne mit dem Durchbruch in deinem Leben. Rechne mit dem Wirken Gottes in deinem Leben wie niemals zuvor. Rechne damit, dass wo du hingehst, Ströme lebendigen Wassers fließen von dir. Rechne damit, weil das Wirken Gottes wird angezogen, wo er sieht, wie sein Kind bereitwillig, fröhlich hineingibt in sein Reich und in sein Werk. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und deswegen möchte ich dich einladen, die Körbe gehen umher. Du kannst dort dein Geld einlegen, du kannst es aufschreiben. Das PayPal steht an der Wand und Hör hin, der Heilige Geist, bereitwillig und fröhlich säst du hinein, weil du bist ein fröhlicher Sämann, der auf diesen guten Boden, wo wir die Erweckung erwarten und die hervorbricht, und dort säst du hinein, in Jesu Namen. In Jesu Namen, Amen. So, und fröhlich heißt Juhu. Also ich habe mir gerade gedacht, wenn wir jetzt nicht mehr geben, wann gehen wir dann noch? Genau, ich möchte noch ein Zeugnis vorlesen, solange die Eimer durchgehen. Und das heißt nicht, ihr dürft nicht zwischendrin jubeln. Ne? Also wenn ihr am Lotto gewonnen hättet, dann würdet ihr auch jubeln. Und so ist es bei Gott auch. Ja, du sähst und du erntest. Und zwar heißt es dort, ich hatte seit 30 Jahren, also seitdem ich arbeite, Schlafstörungen. Daher habe ich mir von circa 25 Jahren das erste Medikament für die Nacht, einen Stimmungsaufheller, verschreiben lassen. Vor 13 Jahren hatte ich große Probleme in der Arbeit, Jobwechsel, Umzug und so weiter. Da bekam ich die ersten Antidepressivas, um in der Nacht schlafen zu können. Ich habe in den Jahren danach immer wieder erfolglos versucht, das Medikament auszuschleichen und abzusetzen. Vor 3 Jahren bekam ich aufgrund eines Bandscheibenvorfalls zusätzlich Rückenschmerzen in der Nacht. Ein Neurologe verschrieb mir daher ein stärkeres schmerzunterdrückendes Antidepressivum. Und vor einem Jahr kamen noch Nervenschmerzen am ganzen Körper hinzu, die mir in der Nacht zu schaffen machten. Der Neurologe verdreifachte daraufhin die Stärke des Antidepressivums. So war meine Situation, als ich am 18. Januar während des Encounter-Wochenendes einen Aufruf an alle Ergien, die eine Tablettenabhängigkeit hatten. Ich habe mir einen Ruck gegeben und ging zu Pastor Georg. Ich erzählte ihm meine Geschichte und erwähnte auch, dass der Grund hinter den Schlafstörungen vermutlich Versagensängste in der Arbeit seien. Pastor Georg gebot, den Versagensängsten zu gehen und proklamierte in mich die Dynamis-Power des Heiligen Geistes. Ich zitterte am ganzen Körper und spürte eine große Kraft, die mich durchdrang. Im weiteren Verlauf des Seminars sprach der Herr deutlich zu mir und sagte mir, ich soll ab heute Abend keine Tabletten mehr nehmen. Mir war sofort klar, dass dies für mich ein Gang auf dem Wasser bedeutet, Glaube. Ich hatte keinen Glauben dafür, keine Kraft dazu und die Erfahrung, dass dies in der aktuellen Situation nicht möglich ist. Aber der Herr sagte mir, es geschieht nicht in deiner Kraft, sondern in meiner Kraft. Ich habe mich daraufhin eingelassen. Es hat geklappt. Bereits in der ersten Nacht habe ich problemlos geschlafen, ohne Entziehungserscheinungen, ohne Rückenschmerzen, ohne Nervenschmerzen in der Nacht. Seit nunmehr 4 Wochen schlafe ich ohne Medikamente und kann der Herr sagen, ich bin geheilt. Halleluja. Ist es nicht wunderbar? Gott ist echt super. Ja, und wenn es für uns unmöglich ausschaut, er hat einen Weg. Halleluja.